meine Art und Weise bin ich manchmal ein Kamel und befind mich auf der Reise durch die Wüste ohne Sehen. Dann lässt es manchmal regnen, schon beginnt es leicht zu grün. Dann laufe ich leichter weiter auf dem Weg zu dir über die Dünen. Ich laufe tags, ich laufe nachts, such den Weg zu dir, finde Spuren im Sand, schon bläst Wind sie wieder fort von mir. Ich laufe tags, ich laufe nachts, such den Weg zu dir, finde Spuren im Sand, schon bläst Wind sie wieder fort. Steppen über Berge, durch Täler und an Seen, suche ich nach dir und jeder Stein wird umgedreht. Ich laufe tags, ich laufe nachts, such den Weg zu dir, finde Spuren im Sand, schon bläst Wind sie wieder fort. Ich laufe tags, ich laufe nachts, such den Weg zu dir, finde Spuren im Sand, schon bläst Wind sie wieder fort.